Ich würde gerne anfangen, mich total für die Einladung zu bedanken. Ich freue mich sehr, wieder hier zu sein. Ich habe ganz lange nicht mehr so eine vortragsmäßige Situation gehabt. Habe in letzter Zeit eher so Politsachen gemacht und viel Theater. Und deswegen ist es für mich sozusagen jetzt auch gerade ein Test, ob das überhaupt noch geht und wie. Und habe jetzt auch eigentlich das erste Mal wieder einen Text geschrieben, den ich auch vorlesen werde. Und ich habe mir auch vorgenommen, obwohl es jetzt schon dem eigentlich entgegensteht, am Text zu bleiben und nicht so viel mir selber dazwischen zu quatschen. Also auch das probieren wir jetzt mal aus, ob das klappt. Und ich möchte mich aber vor allem, das wird vielleicht nachher im Text auch noch klar, warum, sehr für die Orga-Arbeit und Organisation solcher Arten von Veranstaltungen bedanken, weil ich glaube, dass das eine der wichtigsten Sachen ist, die gerade irgendwie vielleicht auf irgendeine Art noch funktionieren. Okay, dann geht's jetzt los. Mein Schreiben und Denken morpht gerade sehr herum, ist sehr flüssig und verändert sich von Situation zu Situation, womit leider oder glücklicherweise, je nachdem auf welcher Seite man steht, nicht immer der Auftrag gemeint ist, sondern die Masse aus Situationen, aus denen das Schreiben dann jeweils kommt und beim Auftragsort anreist. Das liegt auch und vor allem daran, dass ich gerade viel in kollektiven Strukturen arbeite, wo ja ganz viel in Beziehungen gedacht werden muss, weil man sonst nur noch mit unendlicher Abgrenzungsarbeit beschäftigt ist. Aber es liegt auch daran, dass ich mich seit fast 2 Jahren in ein Nachdenken über und mit, also ein sehr parteiisches Nachdenken, vor allem also in und mit Kybernetik und Proletkult und solchen Dingen verzettelt habe. Proletkult hat ja, das ist leider gar nicht so einfach herauszufinden, wie über Proletkult allgemein es gar nicht so leicht ist, etwas herauszufinden, einen seiner sehr verstreuten Anfänge noch lange vor der Oktoberrevolution in ArbeiterInnen-Lesekreisen in Tula. Das war 1894. Und in dem universal involvierten, verhinderten Bolschewisten, Arzt, Naturwissenschaftler, Philosophen und Proto-Kybernetiker Alexander Bogdanow. Und daher kommt eben, und das findet sich später nochmal bei Stafford Beer, der in Chile 71 so etwas wie antiautoritäre sozialistische Echtzeitplanwirtschaft probiert hat, darin findet sich so ein Versuch vom Identitätsdenken oder Entity-Thinking, wie es bei Beer heißt, wegzukommen und nicht nur über, sondern in Systemen, Kooperationen, Koproduktion, Verbindungen, Organisationsformen, Konstellationen, Wechselwirkungskreisen und Beziehungsformen, um mal Bini Adamczak zu connecten, zu denken. Da wird der Inhalt, und das ist sehr schön, sehr schnell zu einer Veränderung der Form und der Praxis, also auch der Denk- und Schreib- und jetzt in dem Fall hier auch der Vortragspraxis. Also die Vermischung von politischer, literarischer, also künstlerischer und lernender oder philosophischer, vielleicht auch wissenschaftlicher Praxis und Theorie setzt ein und ist gleichzeitig der Anspruch. Und da wären wir auch schon wieder beim Proletkult, dem unter anderem vorgeworfen wurde, die Autonomie und Identität der Kunst zu gefährden, was er natürlich klar auch wollte. Und wenn ich mich jetzt parteiisch darin verstricke, will ich das natürlich auch. Und dann ist aber meine Autonomie und Identität als Künstlerin oder Texterin oder Denkerin natürlich mitgemeint. Und das könnte dann auch noch hinterher gefragt werden, vielleicht auch die Autonomie der Lesenden und Hörenden. Neulich habe ich in Stuttgart einer Gruppe von sehr an Inklusion interessierten und arbeitenden Kunstschaffenden gesagt, dass wirkliche Inklusion vielleicht hieße, dass sie als Künstlerin dann ja, die dann ja immer Profis genannt und auch als solche bezahlt werden, vielleicht verschwinden müssen, also vor allem aus den Posten eben. Und dass die Frage ja wäre, wie müsste die Gesellschaft sein, in der ich dann, wenn ich aus diesen Posten verschwinde, immer noch Kunst machen wollen würde oder eben auch nicht oder einfach leben und arbeiten. Klassenverrat eben irgendwie schon. Da steckt so ein Widerspruch drin, dass die Inkludierenden sich selbst als Inkludierer und Inkludiererinnen und nicht als Inkludierte verstehen. Sich also in die Aufgabe der Inklusion eben nicht inkludieren. Hier schreibt also auch schon wieder irgendwie Proletkult, der steckt da drin, beziehungsweise der steckt an und das hier ist jetzt sein Symptom. Und darin steckt auch eine andere Sicht auf das Lernen und Verstehen, dass eben nicht das Vermitteln und Einsammeln und Abgeben und dann Haben von Wissenseinheiten oder Ideen meint, sondern das Einüben einer neuen Praxis, das Erproben von Denk-, Wahrnehmungs- und Handlungsmustern. Das Mitdenken oder eben den Sachen und Texten nach, also hinterher, und sie dann weiterdenken und besser noch weitermachen. Oder eben beim nächsten Text mitdenken oder an diesen anderen Text dann wieder herandenken. Ich muss aber dazu sagen, dass diese Praxis des Schreibens, dieses Schreiben jenseits von verstreuten Notizen und wiederkehrenden Denkschleifen gar nicht so einfach macht, weil es dem linearen Text total entgegenläuft. Und auch diesen hier, also hier, durch ständiges Hinzuschreiben, also Wuchern in den Zwischenräumen unterläuft. Die Einheit oder Identität des Textes also wirklich andauernd zwischen den Fingern der Wörter zerrinnt, was auch total gewollt ist. Wie das, was danach und während der Oktoberrevolution in den Proletkultclubs zu wuchern begann, der Partei zwischen den Aktendeckeln herauszufließen drohte und deswegen flugs eingefangen werden musste. Auch weil so eine Kinderkrankheit, wie man nicht erst seit Lenin weiß, sich natürlich ausbreitet wie ein Lauffeuer. Es ist aber eben auch überfordernd für alle, aber so die Hoffnung in dem Über, das da gefordert wird, steckt vielleicht auch so eine Idee von Überwindung drin. Also dieses Hier und Jetzt eingekastet sein, sich da hinauswinden und rüberwerfen oder da ins noch nicht Gedachte, also auch noch nicht manifest Geforderte, sondern eben Überforderte hineinstolpern. Dass etwas gefordert wird, was über das Selbst hier und das Hier und Jetzt Vorstellbare hinausgeht, etwas anderes wird. Aufgrund der wuchernden Variablen, Abhängigkeiten, Wechselwirkungen, Beziehungen. Eben noch nicht absehbar. Das Schreiben macht seine eigenen Gesetze. Es versucht, der Identität zu entgehen, der Identität eines Gedankens, einer Idee, eines Plans, selbst eines Auftrags, weil so ist das Denken, es zieht sich immer unterm Arsch die Beine weg. Es versucht, dem Stillstand zu entgehen, in den Lücken, die jedes Wort zukleistert, nochmal herumzustochern, bis ein anderes am stochernden Stöckchen hängen bleibt und an diesem anderen wieder ein anderes. Das Schreiben stellt nicht fest, sondern forscht. Sehr forsch, sehr dreist, vielleicht sogar toll dreist. Potenziell ohne Ende und Anfang. Es ist ein herumprobierendes, anprobierendes, ausprobierendes, spielendes, herumfingerndes, sich verstrickendes, verlierendes Denken. Es versucht, Platz zu schaffen für das noch nicht oder nicht mehr Gedachte. Versucht es mitzudenken, auf ein anderes zu verweisen, also vor allem Platzhalter zu sein und Türen zu öffnen, die durch die hier und jetzt vielleicht nicht durchgegangen wird, die es aber deswegen nicht abschließt, gegen deren Offenstehen es sich nicht abschließt oder einmauert. So wie es ist, kann es nicht bleiben. Klar, aber viel mehr und viel früher steht da, so wie es ist, kann es nicht sein. So kann das nicht stehen bleiben, beides klebt aneinander. Jedem so und so ist das, das eine Basis feststellen will, von der aus einfach weiterzumachen wäre, der ganze Betriebsapparat sachgerecht, tatsachengerecht weiter zu betreiben wäre, muss ein Nein entgegengestellt werden. So ist es nicht. Dieses hier ist anders. Und nehmen wir das wirklich ernst und nehmen wir das wirklich wahr, dann wäre nichts mehr einfach weiter zu betreiben, sondern eben alles anders zu machen. Aber genauer, ja genauer vielleicht, aber genauer im Sinne von wuchernder, eben das Unendliche spürbar machen. im Versuch, es einzufangen mit der nicht abschließbaren Aneinanderreihung von Wörtern und Sätzen. Die proletarische Enzyklopädie, auch so ein Projekt des Proletkults. Alles wirklich nochmal überprüfen und proletarisch sehen lernen. Das wuchert. Denn proletarisch sehen heißt ja auch, alles schälen und ausziehen, unzählige Schichten abziehen und durchwandern, bis es auf die Produktionsverhältnisse, es bis auf die Produktionsverhältnisse und Beziehungsgeflechte hin nackig machen. Uff, das dauert. Da altert und stirbt man mit dem Projekt. Deswegen heißt das, zulassen, dass das Begreifen und die Begreifenden zugunsten des Andersseins, des Begriffenen, brüchig werden. Fragiler, veränderbar, Mutanten. Das Begreifen wäre also zu verstehen als Wechselwirken, als Ineinandergreifen. Das macht aber auch die Begriffe angreifbar, brüchig, durchscheinender, so dass in ihnen etwas aufploppen kann, das anders ist als das, was wir gewohnt sind. Hat jemand vielleicht ein Taschentuch von euch? Entschuldigung, mir läuft die Nase. Okay. Dankeschön. Das ist jetzt unverhofft. Spontaner Ausfluss. Ja, frisch getestet. Kein Corona. Okay. Weiter im Text. Das Lesen, hier und jetzt, das Hören, das diesem Schreiben begegnet, das ihm aber auch vorausgeht, als das, was als Gelesenes und Gehörtes schon hineingewoben ist, wird als ein ebenfalls Ausprobierendes, als ein Mitreisendes gedacht, an dessen Ende auch stehen kann. So geht das nicht, Frau Meier, ganz und gar nicht, sondern vielmehr so. Und dieses sondern vielmehr so ist kein zu viel, keine Auslöschung, Unter- oder Überordnung, sondern eben eine Wirkung und Folge, ein Weiterschreiben, ein Übergang, eine Übersetzung, eine Neuverkettung, eine weitere Öffnung einer weiteren Tür, die dann hoffentlich nicht zugeknallt wird hinter dieser widersprechenden Person, sondern offen bleibt. Hier wäre vielleicht der Platz für eine kleine Praxisübung. Jetzt wird es kurz strange. Also kurz aufhören mit dem Text. Aber das ist jetzt natürlich doch wieder Text, der sagt, mit dem Text aufhören, also zack, schon wieder im Widerspruch, einem Performativen quasi. Also der Text schreibt jetzt hier einen Platzhalter ein für einen Moment, in dem ich euch alle, weil der Proletkult schreibt mit, also duze ich so frech, wie er das jetzt machen würde, so ist er halt. Also indem ich euch Genossinnen, Genossen und Genießerinnen bitte, kurz einfach mal aufzustehen. Ja, am Platz würde mir reichen. Jetzt schaue ich mal, ob da was passiert. Okay, was passiert? Ja, genau, aufstehen, ja. Ja, kurz mal woanders hingucken vielleicht als die letzten 10 Minuten. Vielleicht irgendwo hin, wo ihr heute noch nicht hingeguckt habt. Oder vielleicht sogar mal die Person neben euch anschauen. Vielleicht sogar zunicken. Muss aber nicht sein. Muss auch alles gar nicht natürlich wirken, auch nicht souverän. Okay, was passiert? Hier ist jetzt Platz für eine Antwort. Vielleicht eine Zeile für Notizen oder ich mache es besser nur zum Ankreuzen. Aufstand geglückt? Fragezeichen. Ja, nein, vielleicht. Aber was heißt eigentlich geglückt? Ist das identisch jetzt mit alle stehen auf oder mit manche bleiben sitzen, weil das wäre ja dann der Aufstand gegen die Anweisung oder die Bitte aufzustehen oder wäre das jetzt schon die Verweigerung von Solidarität, weil die Genossinnen sich ja wieder einfach nur aus purer Lust am Verweigern verweigern und dass so mit dem Aufstand natürlich jetzt auch nichts wird. So in etwa muss das auch gewesen sein bei Lenin und dem Proletkult, so ein totales Umeinander herum und übereinander hinweg, aber nicht ineinander hineinkommen. So ein Missverständnis in der Konstellation, nicht im Kopf, ihr könnt euch wieder hinsetzen. In der Konstellation, aber nicht im Kopf. Aber das Sympathische war natürlich, dass die Proletkultistinnen es ihm, dem Lenin, irgendwie doch eigentlich so Don Quixote-mäßig immer alles recht machen wollten. Aber dieser mitgebrachte Blumenstrauß des alles Rechtmachens war eben einfach zu groß. Der war zu viel, zu intensiv, zu wuchernd, zu aromatisch. Da hat der Lenin vielleicht auch einfach Kopfschmerzen von bekommen. Der musste also raus aus dem Schlafzimmer der Revolution. Und damit wurde vielleicht doch leider die Revolution mit entsorgt. So, ich habe jetzt hier schon ein Kreuz gemacht bei Ja, weil als ich den Text selber nochmal gelesen habe, beim dritten Mal bin ich auch einfach aufgestanden, weil ich ja auch Genossin bin. Und ich kann die Genossin ja nicht hängen lassen. Und vielleicht auch, um zu zeigen, dass das ja hier nicht nur ein Text ist, sondern eben mindestens zwei nacheinander geschriebene von mindestens eben zwei Personen. Ihr könnt euch dann auch wieder setzen, steht hier. Oder das wäre jetzt auch der Moment, zu entscheiden, was anderes zu machen, also durch eine Tür zu verschwinden. Oder aufs Klo zu gehen oder einfach stehen zu bleiben oder euch mal woanders hinzusetzen oder so. Und wenn ihr geht, also ihr könnt natürlich gehen, zum Beispiel, dann wäre das total irre, wenn ihr dann vielleicht noch über all das versuchen könntet nachzudenken, was hier jetzt noch nicht gesagt wurde oder was hier noch passieren könnte. Aber das ist vielleicht auch fies oder das würde jetzt auch alles sehr proletkultmäßig aufdringlich sein. Und ja, das steht hier auch immer noch im Text, den ich heute schreibe, also dann oder jetzt gestern geschrieben haben werde, wo ich schon diesen Raum und diese Leute, die ich ja gestern noch gar nicht kannte, irgendwie versucht habe reinzuschreiben. Aber natürlich mit allen Türen, die ich mir denken kann, denn ich würde ja auch nicht gerne ohne Tür in so einen Text eingesperrt werden. Und ich versuche jetzt hier so eine Feedbackschleife zwischen dem Text und euch, dem Hier und Jetzt, irgendwie sichtbar herzustellen. Also der Fokus ist auf dem Sichtbarmachen, weil die Feedbackschleifen, die existieren natürlich auch sonst. Aber das war jetzt hier mal so ein Versuch zu zeigen, der Text ist nicht dieses oder das, sondern der macht vor allem dieses oder das mit euch, wenn er auf euch oder andere trifft. Er ist eben eine Folge und er hat Folgen. Er entsteht und existiert in Ketten und Schleifen. Aber jetzt zurück zum ersten Text. Unter dem Namen Heiner Müller kursiert dieser Satz, und ich hoffe, er wirkt auch und klebt jetzt nicht an diesem Namen fest. Also Zitat: Erfolg haben ist das eine, etwas anderes ist Folgen haben. Und jetzt Folgen sind natürlich was ganz anderes als Follower, die ja gerade das Wuchernde, das Folgenreiche wieder abzuschneiden versuchen durchs Abonnement. Als könnten wir überhaupt jemals nur Folge einer Sache sein, in nur eine Wechselwirkungskette verstrickt sein. So, und jetzt folgt mir doch bitte mal zu dem oben genannten Einspruch zurück, genau zu diesem, ja, so geht das nicht, Frau Meier, und so weiter. Und dieses so geht das nicht, Frau Meier, wäre jetzt natürlich auch nochmal zu befragen, wie das Folgende, sondern so vorhin schon befragt wurde. Denn dass es so geht, wenn vielleicht auch nur unter diesen spezifischen Umständen, hier zeigt ja dieser Text, der eben geht, wie er geht, solange er geht. Und wenn einer dann nicht mehr mitgeht, also abschweift und nicht mehr jedem Wort, jeder Abbiegung des Textes folgt, sondern im Kopf eigene Folgeketten formt, dann geht das natürlich auch. Ist das hier auch Folge? Das ist eine sehr schöne Folge sogar. Eine Folge, die nicht als Follower den ganzen Text hier abonniert, sondern andere Texte und andere Begegnungen einwebt und neue Wechselwirkungsketten, neue Folgekompositionen, einen neuen Folgenreichtum erschafft. Oder wenn das jetzt hier als Audio aufgezeichnet wird, das wusste ich natürlich, wenn es jetzt hier als Audio aufgezeichnet wird und das dann Leute benutzen, um zum Beispiel besser einschlafen zu können, was passiert dann? Wenn der Text für sie zum Einschlafen funktioniert, wird er dann sich selbst oder seiner Funktion noch gerecht? Also so nach dem Motto, Marx hat den Kapitalismus entlarvt und hier und da vielleicht eine Revolution mit ausgelöst, aber Meier hat die Schlafstörungen mindestens dreier Genossinnen gelindert. Wobei ich hier nicht zum letzten Mal die Genossin Bini Adamczak einwebe, die ja in ihrem Vortrag Schlafen implizit als Kommunismus ausgewiesen hat, womit die Einschlafhilfe also Dienst an der Sache wäre. Und dann kommt dazu, dass das Zwiegespräch hier jetzt mit euch, mit den verflossenen und abwesenden und zukünftigen Genossinnen natürlich mindestens eine große Selbstbespaßung darstellt. Was vielleicht jetzt nicht in der Natur des Textes liegt, vielleicht nicht das mit der Entelechie trifft, aber vielleicht eben doch, sofern sie eben konkret ist, also der Text konkret ist, was er so konkret macht, ob wir das wollen oder absehen können oder nicht. Dieses, nochmal zurück, nicht so, sondern so, als ein sich auf etwas beziehen und dann aber in eine andere Richtung abbiegen, in eine andere Richtung denken, also nicht nur widersprechen, sondern eben ganz bestimmt widersprechen, ist eine besondere Beziehungsweise. Und ich finde das ganz zauberhaft, als Zauberformel quasi, seit Bini Adamczaks Buchtitel Beziehungsweise Revolution, dass es zwar auch, aber nicht nur um diese quasi ungewohnte Wortbedeutung geht, die sie da aufmacht, nämlich die Arten und Weisen von Beziehungen, sondern auch um den ganz gewöhnlichen Gebrauch des Wortes, der da mitspielt, der dann eine unendliche Kette impliziert. Eine unendliche Kette, die Dinge und Sachen und Tatsachen und die Tatsachenmachenden beziehungsweise zu untersuchen und damit nie fertig zu werden. Also es ist so, beziehungsweise so, beziehungsweise so oder beziehungsweise auch so und immer so weiter, also je nach beziehungsweise unendlich verschieden. Temporal vielleicht könnte man sagen, gestern so, heute so, morgen so oder auch eben situiert und immer das andere nicht mitbenannte und das zukünftige als Platzhalter eben doch mitbenannt. Eine Zauberformel eben, BZW. Dieses Platzmachen für das andere oder den Folgenreichtum ist vielleicht ein ganz universelles Programm. Das funktioniert hin und wieder auch als Einübung von Geduld oder so etwas. Wenn es heißt, das ist doch hier kein Ponyhof oder kein Kindergarten oder keine Selbsthilfegruppe, dann heißt es, nee, Platz machen, denn das ist es eben doch immer auch, wenn das Folgenreiche der eigenen Praxis im Hier und Jetzt Platz finden soll. Wir uns also als Kinder und Betreuerinnen im Kindergarten zum Beispiel gleichermaßen befragen, ob das Spiel hier und jetzt so weiter betrieben oder beendet und ein anderes Regelwerk ausprobiert werden soll. Oder wenn wir uns als Reiterinnen und Ponys fragen, ob auf dieser Sache jetzt wirklich weiter rumgeritten werden muss oder ob wir nicht lieber mal einen Ausritt oder einen Spaziergang neben dem Pony oder auch ohne Pony und überhaupt ganz woanders hin machen wollen. Und das Proletariat oder die Arbeiterinnenbewegung kann natürlich oder muss vielleicht sogar auch gedacht werden als Selbsthilfegruppe. Denn Kapitalismus ist ja auch eine perfide und wirklich die Körper auszehrende und das Denken in seinen Bann schlagende Abhängigkeitsstruktur. Womit wir eben wieder beim Proletkult wären, der natürlich auch eine Selbsthilfegruppe war. Also von Mutual Aid über antiautoritäre Selbsterziehung bis hin zum Versuch wirklich Cold Turkey, die bürgerliche Ideologie, ach was, die ganze bürgerliche Lebenspraxis abzuschütteln. Was natürlich schwer zu trennen war, von eben, ja von was denn überhaupt zu trennen. Das war ja nach der Revolution und in ihr drin vor allem alles nur totale Suppe. Und gerade deswegen, seine spannendste, weil auf schönste Weise meandernde, vertrackteste und komplexeste, sich selbst in Widersprüche verstrickende, diese Widersprüche durchlebende und durchleidende Anwendung findet das Programm des Platzmachens in der Frage nach dieser revolutionären Klasse, nach dem Proletariat, nach dem, was eben noch nicht ist und so nicht ist, aber doch Revolution machen und ganz wichtig sich darin auflösen soll. Das Proletariat, was so nie war, wie es ihm angedichtet wird, wie es auf den Begriff gebracht, in der sozialistischen Bürokratie verzeichnet, in Fabriken gesperrt, auf Felder von Eigentümerinnen gesetzt, einbetoniert und festgenagelt wurde. Und es schleicht sich hier durch die Gesetze des Schreibens natürlich nur der Gedanke einmal mehr ein, dass die Revolution eben in diesem Auflösen des Proletariats besteht, und zwar nicht nur in dem zukünftigen, sondern vielleicht auch schon in dem des Hier und Jetzt und im Historiografischen sowieso, als dessen Folgenreichtum wir das Hier und Jetzt begreifen. Denn in diesem Auflösen seiner Einbetonierung und Festschreibung Identity Card liegt ja der Motor für das Anknüpfen, sich neu verknüpfen, sich übersetzen, also hinübersetzen ins Andere, in die Anderen oder Solidarität. Dieses Auflösen hätte wie das Schreiben, von dem ich oben die ganze Zeit gesprochen habe, seine eigenen Gesetze oder vielmehr Wirkmechanismen, ist in seinem eigenen Folgenreichtum unvorhersehbar. Statt des Fest- und Stillstellens, statt des Verzeichnens und zu den Aktenlegens, statt des Einbetonierens und Luftwurzeln abschneidens, würde eine Verkettung in Gang gesetzt werden. Und das ist jetzt, Achtung, wirklich was anderes als diese platte und immer falsche Behauptung, dass es das Proletariat nicht oder nicht mehr gäbe. Denn, und da muss ich jetzt mal die Mirks-Maschine einflechten, ein anderer Text, zu dessen Folgenreichtum dieser hier natürlich auch gehört und von woher ich hierher jetzt Folgendes kopiere, Zitat: Proletariat als Fußabdruck des Kapitals, als vom Aufprall bedingte Schwellung, kümmert sich nicht darum, Form oder Haltung zu wahren. Es ist die Klasse, die ihre Destruktion herbeisehnt, die von der Zukunft ihres Verschwindens aus gedacht werden muss. Der Stolz oder die Verteidigung der Konsistenz ihres Status quo ist nicht haltbar. Im Mirks-Maschine-Kontext fungiert Proletariat wegen seiner Desintegrationsbereitschaft als Mutation Engine, als Polymorphismusmotor, als Mannigfaltigkeitszentrum, als schwarzes Loch. Alles klar. Das gibt es also, das Proletariat, bis der Kapitalismus lernt, auf dem Wasser zu gehen. Aber derzeit muss man sagen, gibt es wenig Orte auf der Welt oder Extraktivismus und Klimafolgenverkettung eingeschlossen, keine, wo er nicht seine Spur durchziehen, seinen Fußabdruck hinterlassen würde. Auch das muss jetzt rein in die proletarische Enzyklopädie. Jede Mutante wird da versammelt. Jeder Fall von Ausbeutung, Ausbaggerung, Abschürfung verzeichnet. So wäre die nämlich denkbar, die Enzyklopädia Proletarianer, nicht nur als proletarischer Blick auf die Tatsachen, sondern auch als nie abschließbare proletarische Vollversammlung aller proletarischen, also natürlich immer schon prolmutantischen Blicke. Also die Auflösung wäre jetzt nicht, dass es das nicht mehr gäbe, das Proletariat, sondern es wahrzunehmen in und trotz seiner Streuung, seiner Verpixelung, seiner Mannigfaltigkeit, seiner scheinbaren Isolation, Vereinzelung, Konkurrenz. Und um das genau zu sehen, also in seinen jeweiligen Wucherungen, muss man da näher ran, also sich hineinbegeben und damit in die Situation reinbegeben, weil von nirgendwo sieht man nichts. Beziehungsweise konzipiert in der Lehre irgendwelche Begriffe, die dann zu Kästchen auf Formularen und später zu Knästen werden. Das proletarische Sehen ist jedenfalls ein zweifaches, das Schauen aus dem beschädigten Leben heraus, aber auch dieses eben Sehen, sich es als Mutante erkennen, sich darin wiedererkennen, übersetzen, immer wieder übersetzen, weitererzählen, vielleicht aufschreiben, vielleicht Erfahrungen, vielleicht Tipps und Kniffe, Waffen und Karten austauschen, sich verknüpfen, Verknüpfungen sichtbar machen, sich versammeln. Die Demo, aber vielleicht vielmehr noch der Massenstreik, vielleicht könnten so etwas wie eine lebendige proletarische Enzyklopädie sein. Aber Proletariat ist auch den Hebel umlegen, als der man in die Maschine Kapitalismus verbaut ist, also sich selber als Produktionsbedingung im Mechanismus sehen und irgendwie diese Funktion verunmöglichen, ad absurdum führen, Störung werden und darin zusammenfinden, sich zu größeren Störungen zusammenfinden, an den Stellen zusammensetzen, die zusammenpassen, aber eben nicht gleich sind, sondern die ineinander greifen. Das wäre die Hoffnung. In dieser neuen Konstellation der Störung, das wäre die Hoffnung, eine neue Funktion ausbilden, eine neue Maschine, eine neue Wechselwirkungskette. Das lässt sich nicht auf den Begriff bringen, darin ein- und abschließen, sondern ist eben Praxis der Verkettung, Solidarisierung, Ansteckung. Eine Praxis des Erprobens immer neuer Kombinationen und Konstellationen, in der wir selbst uns als Material zu immer neuen Maschinen zusammensetzen und von innen heraus, aus der Maschine heraus fragen, so, beziehungsweise so oder so, beziehungsweise so. Und das sind Reihen, Testreihen. Und jede Prolmutante erforscht aus ihrer Perspektive als Indikator und Folge der jeweiligen Zusammensetzung jede Konstellation. Im Streik etwa ist es gar nicht selten, dass Leute fasziniert davon sind, was das Streiken mit ihnen oder den Leuten um sie herum macht, wie es sie verändert. Insofern ist es nicht verwunderlich, dass Bogdanow, Alexander Bogdanow, von dem oben die Rede war, von dem der schöne Begriff Proletkult kommt, der sich selbst ja als Abkürzung, also als Verkürzung von dem ganzen unendlichen Wuchern schon markiert, dass dieser Alexander Bogdanow mit dem Proletkult oder im Proletkult auch immer die proletarische Organisationswissenschaft entwickelt, die Tektologie. Hier verschwimmen in der Tektologie die Organisationswissenschaftlerin, die Organisierenden und die Organisierten. Beziehungsweise sie bilden einen Wechselwirkungskreislauf durch die Leute hindurch, die sich selbst organisieren. Die Frage lautet dann, was macht das eigentlich mit uns, uns so oder so zu organisieren? Weil das eben niemand vorgeben kann, sondern man das ausprobieren muss. Proletkult und proletarische Organisationswissenschaft sind beides Praktiken von Comradely Cooperation. Übersetzt oft als kameradschaftliche Kooperation, aber weil das scheiße klingt, wäre das vielleicht eher als genossinnenschaftliche Kooperation zu übersetzen. Und diese genossinnenschaftliche Kooperation ist Sozialismus. Bringt Sozialismus, erzeugt Sozialismus, macht Sozialismus und so weiter. Ist also Sozialismusmaschine. Muss dabei aber auch immer an diesen Song von Beyoncé denken, die ja immer singt, Let's get information. Was eben klanglich das Einholen von Informationen mit dem sich als Gruppe Information bringen, zusammenbringt. Also die Praxis des Sich-Formierens mit der des Sich-Informierens zusammenklingen lässt. Und das läuft eben für Bogdanov und offenbar auch für Beyoncé gleichzeitig ab, dass wir neue Beziehungsweisen und Konstellationen der genossinnenschaftlichen Kooperation erproben und darüber erst den proletarischen Blick ausbilden können, der dann wiederum noch bessere Kooperationsformationen auf Grundlage von Kooperationsinformationen erschließt. Und das alles ist aber auch Produktion und Reproduktion. Oder eben nicht Reproduktion, sondern Produktion von etwas Neuem und Anderem. Das ist sehr klar mitgedacht, dass die Arbeit der Arbeiterin nicht nur das Produkt, sondern rückwirkend auch die Arbeiterinnen selbst produziert und reproduziert. Und dass jede Neuorganisation zu wechselwirkenden Veränderungen führt, die dann eben wieder in der Praxis erst erfahrbar werden. Und in der Perspektive der proletarischen Organisationswissenschaft bzw. des Proletkults ist die Reproduktionsarbeit ebenfalls immer Bestandteil der Reorganisation bzw. Rekombination oder Reformation. Also die bürgerliche Kleinfamilie ist natürlich überhaupt keine Formation genossinnenschaftlicher Kooperation. Und ähnlich verhält es sich mit dem Lernen in der Schule oder hier vielleicht passender der Bildung. Auch wirkliches Lernen oder Bildung wird hergestellt oder eben gebildet durch genossinnenschaftliche Kooperation und bildet genossinnenschaftliche Kooperation aus. Deswegen bezeichnet Bogdanov sein Leben lang immer wieder die klandestinen Arbeiterinnen-Diskussionszirkel in Tula als seine Schule. Und zwar nicht in dem Sinne, dass sie ihm gehört, sondern in dem Sinne, dass er dort gelernt habe, warum, was, wie, mit und für wen überhaupt zu denken und zu schreiben. Da hat er ein Hin- und Herspringen praktiziert und empfunden zwischen Schüler und Lehrer sein, das sich dann immer weiter fortsetzt und zu seinem Motor wird. Was hier vielleicht schon durchscheint oder langsam einsickert, ist, dass die ganze Frage des Proletarischen im Proletkult oder in der proletarischen Organisationswissenschaft eben nicht als Identität gedacht wird. Dass es gerade um eine Praxis der Umbildung geht, um Mutation und Verwandlung. Und das lässt sich eben nicht von außen planen, sondern nur von innen aus der Perspektive der Organisierten und Organisierenden erproben. In seiner Science-Fiction-Geschichte Roter Stern von 1908, woher das eine Legende auch der Sowjetstern stammen könnte, verlängert sich die Beziehungs- und Organisationsfrage auch in die Körper hinein. Die Geschlechter sind bei den kommunistischen Marsbewohnerinnen, um die es im Roten Stern geht, aufgehoben. Beziehungsweise es erscheint dem Erdenbesucher so, als würden sie je nach Anlass gewechselt, was aber wirklich eher an seiner beschränkten Sicht zu liegen scheint. Ebenso verschwunden sind durch einen höheren Organisationsgrad, den kommunistischen eben, Arbeitsteilung und Familie. Das Besondere aber ist, dass Comradely Corporation hier auch über Bluttransfusionen hergestellt wird, wodurch die Alten ihre Körper verjüngen und die Jungen sich immunisieren. Die sozialistische Transformation, der allgegenwärtige Austausch, die Wechselwirkungskette macht auf dem Mars von nichts Halt. Gleichzeitig findet die Frage von Blutsverwandtschaft ihre logische Lösung in der Streuung, dem sich... Stört euch das oder könnt ihr mich trotzdem hören? Ja? Okay. Ich schaue einfach drüber. Dem sich verwandt machen aller mit allen. Also Bluttransfusion, Blutsverwandtschaft, sich verwandt machen aller mit allen. Comradely Corporation führt auch zu physiologischem Kollektivismus. Das ist Bogdanovs Vision. Und natürlich probiert er das aus, weil ja alles probiert werden muss. Und als Arzt und Kommunist, dem durch die Rivalität Lenins nicht viele Tätigkeitsfelder blieben, besteht bei Bogdanov vielleicht auch die Hoffnung, die Idee eines wirklichen Kommunismus durch die Hintertür, beziehungsweise durch die Bluttransfusion, beziehungsweise durch die Einschleusung quasi revolutionärer Zellen in die Körper. Also der Versuch, die Kollektivierung nochmal, also die Kollektivierung von unten, nochmal von einem ganz anderen unten, dem Mikro unten auszustarten. 1928 stirbt Alexander Bogdanov leider an einer schiefgegangenen Bluttransfusion. Aber ich glaube, der Mensch, den er, also es war ein Tuberkulosekranker, der jünger war und der hat offenbar überlebt. Also jedenfalls habe ich bisher keine gegenlautenden Sachen gelesen. Trotzdem schade. Sheila Fitzpatrick, die ist so Sowjetforscherin sozusagen, beschreibt in ihrer Forschung zur Kulturfront und zum Commissariat of Enlightenment, also klar, Kommissariat der Erleuchtung, das nach der Oktoberrevolution von Bogdanovs engen Weggefährten Lunacharsky geleitet wurde, den Widerspruch eines identitär verstandenen Proletariats inmitten einer Revolution, die, wenn schon nicht die klassenlose Gesellschaft herstellen, so doch wenigstens einige Mobilität unter den Klassen herstellen sollte. Fitzpatrick fasst es in dem etwas simpel gedachten Slogan des Oxymorons der Diktatur des Proletariats zusammen, jetzt Zitat, sobald du der Diktator bist, bist du keine Proletarierin mehr. Das Problem, vor allem nach der Revolution und nach dem Bürgerkrieg, war auch ein Mangel an einem so verstandenen Proletariat. Und deswegen wurde kurzerhand Proletariat dann über Klassenherkunft und nicht mehr über momentane Berufstätigkeit, also konkrete Erfahrung, bestimmt. Das noch viel obskurere Problem des proletarischen Bewusstseins ließ sich wiederum anders lösen, so Fitzpatrick, indem es mit der Loyalität zur Partei kurzgeschlossen wurde. Schlapnikow, einer der führenden Köpfe der Arbeiteropposition, brachte es mit dem Kommentar auf den Punkt, Zitat, Genosse Wladimir Iljitsch hat gestern gesagt, dass es das Proletariat als Klasse im Sinne von Marx nicht gibt. Erlauben Sie mir, Sie zu beglückwünschen, dass Sie die Avantgarde einer nicht existierenden Klasse sind. Bei Brecht wiederum heißt es 53 im Gedicht Die Lösung, jetzt Gedicht. Nach dem Aufstand des 17. Juni ließ der Sekretär des Schriftstellerverbands in der Stalinallee Flugblätter verteilen, auf denen zu lesen war, dass das Volk das Vertrauen der Regierung verscherzt habe und es jetzt nur durch verdoppelte Arbeit zurückerobern könne. Wäre es da nicht doch einfacher, die Regierung löste das Volk auf und wählte ein anderes? Durch verdoppelte Arbeit und den Ausschluss von vermeintlich Nicht- oder Lumpenproletarierinnen sein Proletariersein überhaupt erst beweisen zu müssen, steht natürlich im krassen Widerspruch zur Auflösung der Klassen und zur Selbstauflösung und Selbsttransformation des Proletariats. Andrei Platonow, der sich wiederum auch nicht so einfach herausfinden lässt, ein Bogdanov-Leser und auch ein Proletkultist, also Andrei Platonow, erfindet für diesen Widerspruch und seine Protagonistinnen, die nach der Oktoberrevolution die ganze Zeit mit eben diesem Widerspruch hadern, das Wort Subjekt. So könnte man das vielleicht übersetzen. Im Englischen wird das wohl mit Dubject übersetzt. Es ist von Maria Cichonacki, die ihre Dissertation geschrieben, ist das total spannend, ihre Dissertation geschrieben hat, wie sich eben diese Doppelung oder dieser Widerspruch bei Bogdanow in seinen Schriften, Romanen wiederfindet. Also das Proletariat wird jetzt zwar zum Subjekt der Geschichte ausgerufen, aber es sieht sich um und befindet sich in einer Welt, in der es das faktisch nicht ist, in der es Objekt der Launen der Zentralregierung bleibt und der Sprache, die von dort kommt, irgendwie gerecht zu werden versucht, weil es den Kommunismus natürlich auch will. Und in dieser Welt markiert diese seltsame Doppelung als vermeintlicher Sprachfehler. Also in dieser Welt stellt dieser Sprachfehler eine ziemlich präzise Markierung eines Systemfehlers dar. Eines Systemfehlers, der den Polmutanten nicht erlaubt, durch kollektive Selbstorganisierung zum Klassenbewusstsein und zur Vermittlung von Subjekt und Objekt überhaupt zu kommen. Also beides ist die ganze Zeit drin und widerspricht sich im Kopf quasi. Denn das Klassenbewusstsein steckt eben nicht im Einzelnen irgendwie von Berufswegen oder qua Geburt drin, sondern ist Ergebnis von Selbstorganisation. Die Ziegelsteine müssen ihre eigenen Architektinnen und Maurerinnen werden und Material und Konstellation müssen sich gegenseitig verändern können. So ist das. Die Begriffenen werden zu Begreifenden, die Organisierten zu Organisierenden und zwar nicht im Sinne einer Stellvertreterin, zum Beispiel eines dann schon ja längst ehemaligen Dachdeckers etwa, der dann Staatsratsvorsitzender wird, sondern eben kollektiv und dann ist wirklich eben angesagt, erstmal gucken, was passiert. Wenn der Revolution nicht erlaubt ist, die Menschen und das Denken zu verändern, ist es vielleicht keine. Und wir dürfen also keine Angst vor der Unbestimmtheit der Veränderungen, also vor der Offenheit der Zukunft haben. Hier mache ich dann vorerst vielleicht Schluss mit den schönen Wucherungen und Aporien, aber mit dem Verweis natürlich, dass es weitergehen muss, dass da überall noch unendlich viele Lücken sind und man da überall jetzt noch weiterschreiben muss und müsste, dass das hier also nie ausreicht. Und nicht ohne den Hinweis, dass Alexander Bogdanow die Kollektivität, die Bezogenheit, die Nicht-Identität, die Verstrickung der Texte in Kontexte immer und immer wieder in all seinen Schriften hervorhebt, dass er immer mit den Toten und Abwesenden und künftigen Genossis schreibt und dass er seinen Essay Intektologie von 1912 voranstellt: It is possible that others could have fulfilled the task better, but one must wait for these others. Womit wir wieder bei der Geduld wären und bei den anderen, wofür ich mich jetzt sehr bedanken möchte, hier und jetzt. Dankeschön.